Nachruf auf einen Spion von Eric Ambler. Hörspiel in drei Teilen von Walter Adler. Teil 1: Der Staatenlose. Am Dienstag, den 14. August 1937, kam ich aus Nizza kommend in Saint-Gatien an. Am Donnerstag, dem 16. August um 11.45 Uhr, wurde ich von einem Agent de Police und einem Inspekteur in Zivil festgenommen und zum Kommissariat gebracht. Wird das hier lange dauern? Der Raum, in den man mich brachte, war kahl. Das ist nicht erlaubt. Nur ein Tisch und ein paar Holzbänke standen darin. Durchs offene Fenster konnte ich auf der anderen Seite der Bucht die bunten Sonnenschirme vom Hotelstrand sehen. Das Hotel steht auf dem höchsten Punkt der Landzunge. Und die Terrasse zieht sich an der Südseite des Gebäudes entlang. Von da geht es etwa 15 Meter steil abwärts. Die Pinien unterhalb der Terrasse streifen mit ihren Ästen die Pfosten der Balustrade. Und zwischen dem Buschwerk leuchtet der rote Fels. Und ja, bei Gegenlicht, Sie fotografieren doch, Monsieur Valassi, ja? Da heben sich die Tamarisken mit ihren verwachsenen Ästen als Silhouetten von dem kräftigen Ultramarinblau der See ab. Manchmal spritzt an den Felsen unten weißer Gischt auf. Tja, also, es ist schön und friedlich. Das Motorboot steuerte auf den Strand zu. Über das Steuerruder gebeugt stand Köche, der Geschäftsführer des Hotels. Also, das Reserve gehört zu den kleinen Hotels, wo es einem gut geht. Monsieur Matisse hatte recht. Dies war ein wunderbares Fleckchen Erde. Eine Eidechse huschte über die Fliesen der Terrasse. Als sie über den Schatten meines Liegestuhls hinaus war, machte sie plötzlich Halt, um sich zu sonnen. Ich konnte den Pulsschlag an ihrem Hals sehen. Ihr Schwanz lag in einem schön geschwungenen Halbkreis auf dem Boden, sodass die diagonale Trennungslinie zwischen den Fliesen seine Tangente bildete. Eidechsen haben einen geradezu unheimlichen Formsinn. Die Eidechse war es, die mich an meine Fotos erinnerte. Monsieur Désir? Es roch nach Parfum und Desinfektionsmitteln. Ich habe Ihnen gestern einen Film zum Entwickeln gebracht. Film ist noch nicht fertig. Der Drogist sah mir in die Augen, schien mich aber nicht zu erkennen. Sie haben versprochen, er sollte um 11 Uhr fertig sein. Jetzt ist es 11:45 Uhr. Er ist noch nicht fertig. Das Verhalten des Drogisten war reichlich merkwürdig. Seine Augen, von dicken Kristallbrillengläsern vergrößert, blieben fest auf die meinen gerichtet. Ein sonderbarer Blick lag darin. Der Mann hatte Angst. Er hatte Angst vor mir. Ich, der ich mein Leben lang Angst gehabt hatte vor anderen, hatte jemandem Angst eingejagt. Wenigstens einmal. Ich wollte auflachen, ärgerte mich aber zugleich, denn der Grund seiner Angst war völlig klar. Ist das negativ in Ordnung? Er hatte meinen Film ruiniert. Vollkommen, Monsieur. Es handelt sich nur ums Trocknen. Wenn Sie so gut sind, mir Ihren Namen und Ihre Adresse zu geben, Monsieur, schicke ich Ihnen das Negativ durch meinen Sohn, sobald es fertig ist. Schon gut, ich komme noch mal her. Es macht aber gar keine Mühe, Monsieur. Na schön. Vodoshi, Hotel de la Reserve. Monsieur Vodoshi, es wird Ihnen ins Hotel nachgeschickt, sobald es fertig ist. Ich bedankte mich und ging zur Ladentür. Der Mann mit Panama-Hut und schlecht sitzendem Sonntagsanzug stand mir gegenüber. Und als ich mich eine Entschuldigung murmelnd an ihm vorbeidrücken wollte, Monsieur Valassi? Legte er mir seine Hand auf den ja? Arm. Ich muss Sie bitten, mich zum Kommissariat zu begleiten. Was soll ich da um alles in der Welt? Nur eine kleine Passformalität, Monsieur. Sollte ich da nicht besser erst meinen Pass aus dem Hotel holen? Er gab keine Antwort, sondern blinzelte an mir vorbei und nickte fast unmerklich. Eine Hand packte fest meinen anderen Arm. Ich blickte über meine Schulter und sah, dass ein uniformierter Polizist in der Ladentür hinter mir stand. Der Drogist war verschwunden. Die Hände stießen mich vorwärts. Nicht sehr sanft. Das verstehe ich nicht. Sie werden schon. Allez fee. Er war nicht mehr höflich. Den Weg von der Drogerie zur Wache legten wir schweigend zurück. Auf der Polizeiwache angekommen, zog sich der in Zivil wichtigtuerisch zurück und ließ mich mit dem in Uniform allein. Er setzte sich neben mich auf die Bank. In der Tür stand ein ältlicher Mann mit einem Bleistift hinterm Ohr, ohne Mütze und aufgeknöpfter Jacke. Er winkte uns hinaus. Der Uniformierte neben mir machte seinen Kragen zu, strich sich den Uniformrock glatt, rückte seine Mütze zurecht, packte mich mit unnötiger Gewalt am Arm und führte mich vor eine Tür am Ende des Ganges. Joseph, war das Sie? Ja. Vor mir hockte an einem mit Papieren übersäten Tisch ein Männchen mit Brille. Der Kommissär. Ihren Ausweis. Ich holte meinen Ausweis aus der Brieftasche und reichte ihn dem Kommissär hin. Alter? 32. Hm. Sie sind, sehe ich, Sprachlehrer. Ja. Wo arbeiten Sie? In der Sprachschule Bertrand Matisse. 114 bis Avenue Marceau, Paris. Während er das aufschrieb, drehte ich mich zur Seite. Neben dem Tisch saß, in einen kleinen Sessel mit geschwungener Armlehne gezwängt, ein sehr dicker Mann in einem seidenen Anzug. Bis auf die mausgrauen Stachelhaare an den Fettwülsten um seinen Hals war er kahl. Seine Gesichtshaut war schlaff und bildete dicke, hängende Falten, die seine Mundwinkel mit herabzogen. Sie gaben dem Gesicht einen leicht kritischen Ausdruck. Die Augen waren außergewöhnlich klein und lagen unter dicken Lidern. Schweiß tropfte ihm vom Gesicht und er fuhr immer wieder mit einem zusammengeknüllten Taschentuch unter dem Kragen herum. Er sah mich nicht an. Écoutez! Was treiben Sie hier in Saint-Gatien? Ich treibe hier Ferien. Sie sind jugoslawischer Staatsangehöriger. Nein, ungarischer. Der Kommissär machte ein erstauntes Gesicht. Wieder einmal stand die lange und umständliche Darlegung meiner Staatsangehörigkeit bevor. Oder vielmehr die Tatsache, dass ich eigentlich keine besaß. Und wie, Monsieur, erklären Sie das hier? Das hier war mein Pass, von dem ich annahm, dass er in meinem Koffer im Hotel lag. Ich warte, Monsieur. Auf eine Erklärung. Wie kommt es, dass Sie als Ungar mit einem jugoslawischen Pass reisen? Noch dazu mit einem, der seit 10 Jahren abgelaufen ist. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass der Dicke aufgehört hatte, sich das Gesicht zu fächeln, und ich begann mit der Erklärung, die ich auswendig konnte. Geboren wurde ich in Szabadka, in Ungarn, Monsieur. Durch den Vertrag von Trianon im Jahre 1919 wurde Szabadka dem jugoslawischen Territorium einverleibt. Aber ja, Monsieur, auch wir haben die Schule besucht. Kommen Sie zum Kern. 1921 ging ich als Student an die Universität von Budapest, also nach Ungarn, und ließ mir dazu in Szabadka einen jugoslawischen Pass ausstellen. Zu dieser Zeit wurden mein Vater und mein älterer Bruder von der jugoslawischen Polizei erschossen. Meine Mutter war schon während des Krieges gestorben. Und ich hatte sonst keine Verwandten oder Freunde. Erwarten Sie, dass wir hier in Tränen ausbrechen? Die Zustände in Ungarn waren entsetzlich. 1922 ging ich nach England und arbeitete dort als Deutschlehrer in einer Schule in der Nähe von London, bis mir 1931 die Arbeitsgenehmigung entzogen wurde. Ich war nicht der einzige Ausländer, dem die Arbeitserlaubnis entzogen wurde, damals. Als mein Pass abgelaufen war, habe ich bei der jugoslawischen Gesandtschaft die Verlängerung beantragt. Das wurde mit der Begründung, ich wäre nicht mehr jugoslawischer Staatsangehöriger, abgelehnt. Natürlich habe ich mich um die Einbürgerung in England bemüht. Natürlich. Aber als mir die Arbeitserlaubnis entzogen wurde, war ich gezwungen, mir anderswo Arbeit zu suchen und ging nach Paris. Ich erhielt eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis mit der Auflage, wenn ich aus Frankreich wegginge, dürfte ich nicht wieder zurückkommen. Inzwischen habe ich die französische Staatsangehörigkeit beantragt. Ich sah erwartungsvoll zum Kommissär hin. Der tippte verächtlich auf meinen wertlosen Pass und blickte fragend seinen Kollegen an. Monsieur, war das Sie? Als der Dicke zu sprechen begann, wäre ich beinahe vom Stuhl gefallen. Unfassbar. Von diesen dicken Lippen, dieser massiven Kinnlade, aus diesem riesigen Körper kam eine dünne, heisere Stimme. Wegen was sind Ihr Vater und Ihr Bruder damals erschossen worden? Er sprach langsam und vorsichtig, als fürchte er, seine Stimme könne zerbrechen. Zündete sich dabei eine Zigarette wie eine Zigarre an und blies den Rauch über die Glut. Sie waren aktive Sozialdemokraten. Aha, das erklärt vielleicht etwas genau. Der Dicke hatte einhaltgebietend die Hand erhoben. Die Hand war klein und schwabbelig. Und am Gelenk war ein Fettwulst, wie bei einem Baby. Welche Sprachen unterrichten Sie, Monsieur Badassi? Deutsch, Englisch und Italienisch. Manchmal auch Ungarisch. Aber ich fürchte, ich verstehe nicht, was diese Fragen mit meinem Pass zu tun haben. Sind Sie schon mal in Italien gewesen? Ja, als Kind. Wir fuhren immer in den Ferien nach Italien. Und sind nicht mehr dort gewesen, seit Mussolini an der Macht ist? Aus naheliegenden Gründen nein. Kennen Sie irgendwelche Italiener in Frankreich? Wo ich arbeite, ist einer. Er ist Lehrer, wie ich. Wie heißt er? Filippino Rossi. Aha, Filippino Rossi. Hm. Sonst niemanden? Nein. Hm. Sie sind Fotograf, Monsieur Battassi. Amateur, ja. Wie viele Fotoapparate besitzen Sie? Einen. Die Situation wurde immer fantastischer. Welches Fabrikat? Eine Zeiss Ikon Contax. Ist es die? Ja, das ist sie. Und ich möchte wissen, welches Recht Sie haben, mein Eigentum aus meinem Hotelzimmer zu nehmen. Sie werden sie mir jetzt bitte wiedergeben. Sie haben keine andere Kamera außer dieser. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, nein. Und wie, mein lieber Monsieur Badassi, erklären Sie die Tatsache, dass der Drogist diesen Kinofilm hier von Ihnen zum Entwickeln bekommen hat? Ich starrte ihn entgeistert an. Zwischen seinen Händen hielt er das Negativ meines Films, den ich dem Drogisten gegeben hatte. Gegen das Licht konnte ich meine Aufnahmen erkennen. 2 Dutzend Mal dasselbe Motiv. Eine Eidechse. Wie ich sehe, Monsieur, sind Sie kein Fotograf. Das ist kein Kinofilm. Nein? Nein, das ist ein panchromatischer Rollfilm mit 36-24x36mm Aufnahmen für die Contax. Dann wurden diese Aufnahmen hier mit dieser Kamera gemacht? Die Kamera, die in Ihrem Zimmer war? Gewiss doch. Monsieur Watterson. Mmh. Wann sind Sie in Saint-Gatien angekommen? Dienstag. Von wo kommt? Nizza. Wann haben Sie Nizza verlassen? Mit dem 9.29 Uhr Zug. Und welche Zeit kamen Sie im Reserve an? Kurz vor dem Abendessen, etwa 7 Uhr. Aber der Zug aus Nizza erreicht Toulon um 3:30. Um 4:00 geht der Autobus nach Saint-Gatien. Sie hätten um 5 Uhr hier sein müssen. Wieso die Verspätung? Das ist doch lächerlich. Beantworten Sie meine Frage. Wieso sind Sie zu spät gekommen? Meinetwegen. Ich deponierte meinen Koffer im Bahnhof und ging am Hafen spazieren. Ich war noch nie in Toulon. Und um 6 Uhr fuhr auch noch ein Bus. Sie gingen am Hafen spazieren? Ja, am Hafen. Ist das verboten? Wie hoch ist Ihr Gehalt, Monsieur Battassi? 1600 im Monat. Das ist nicht gerade viel, oder? Kann man nicht sagen, nein. Ist die Contax eine teure Kamera? Es ist eine sehr gute Kamera. Das bestreite ich nicht, aber ich möchte von Ihnen wissen, wie viel Sie dafür bezahlt haben. 4500 Francs. Beinahe 3 Monatsgehälter, wie? Fotografieren ist mein Hobby. Ein sehr kostspieliges Hobby. Sie scheinen mit Ihren 1600 äußerst geschickt umzugehen, Monsieur Battassi. Urlaub in Nizza und dann noch das Hotel de la Réserve in Saint-Gatien. Es ist mehr als ein armer Polizeibeamter sich leisten kann, was, Kommissär? Ich habe mir das Geld für die Kamera zusammengespart. Und das ist mein erster Urlaub seit 5 Jahren. Und auch dafür habe ich sparen müssen. Aber selbstverständlich. Hören Sie, Monsieur, was wollen Sie von mir? Ich bin bereit, Ihnen Auskunft über meinen Pass zu geben. Sie haben das Recht, danach zu fragen. Aber Sie haben kein Recht, mein Eigentum zu stehlen. Und Sie haben kein Recht, in dieser Art und Weise in meinen Privatangelegenheiten herumzuschnüffeln. Und was meine Negative angeht, denen Sie eine so mysteriöse Bedeutung beimessen, so habe ich gerade gelernt, dass es verboten ist, Eidechsen zu fotografieren. Der Dicke klaubte den Film vom Schreibtisch und hielt ihn gegen das Licht. Über 2 Dutzend Aufnahmen, alle praktisch das gleiche Motiv. Das finde ich merkwürdig. Finden Sie das nicht auch merkwürdig, Monsieur Badassi? Nein, das finde ich nicht. Wenn Sie auch nur ein bisschen Ahnung vom Fotografieren hätten, dann wäre Ihnen aufgefallen, dass jede Aufnahme anders belichtet ist. Mm. Und dass die Schatten immer anders fallen. Daran unterscheiden sich die Aufnahmen. Überhaupt, ich kann 100 Aufnahmen von Eidechsen in der Sonne liegend machen, wenn es mir Spaß macht. Das geht Sie gar nichts an. Es ist eine schlaue Erklärung, Watterzee. Äußerst schlau, aber nicht schlau genug. Dann werde ich Ihnen mal sagen, was ich denke. Ich denke, dass es Ihnen völlig egal war, was Sie bei diesen 26 Aufnahmen vor der Kamera hatten, weil Sie den Film nur möglichst schnell abknipsen wollten, damit Sie die 10 anderen Aufnahmen entwickeln lassen konnten. Hm? Die anderen 10, wovon reden Sie denn überhaupt? Finden Sie nicht, es wäre an der Zeit zu gestehen, Battassi? Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Wirklich nicht? Der Dicke hiefte sich aus dem Sessel hoch und trat dicht vor mich hin. Was ist mit den ersten 10 Aufnahmen, Battassi? Würden Sie dem Kommissär mir vielleicht erklären, warum Sie diese Aufnahmen gemacht haben? Ich bin sicher, das könnte uns beide sehr interessieren. Er tippte mir mit dem Finger auf die Brust. War es die Beleuchtung, Battassi, die Ihr Interesse weckte? Oder reizte Sie die Verteilung der Schatten, als Sie die neuen Befestigungsanlagen vor dem Kriegsmarinehafen in Toulon fotografierten? Soll das ein Witz sein? Die einzigen anderen Aufnahmen auf diesem Film habe ich bei einem Volksfest in Nizza gemacht. Sie geben zu, die Aufnahmen auf diesem Film gemacht zu haben? Das habe ich doch schon gesagt. Ah. Sehen Sie sich die Bilder mal an? Ich nahm das Negativ, hielt es gegen das Licht und ließ es langsam durch die Finger gleiten. Eidechsen, Eidechsen, Eidechsen. Einige der Aufnahmen sahen vielversprechend aus. Eidechsen. Immer mehr Eidechsen. Und dann? Nur weiter, Watassi. Und strengen Sie sich bei dem Versuch, ein erstauntes Gesicht zu machen, nicht so an? Das waren Aufnahmen von einem Küstenabschnitt aus einiger Entfernung aufgenommen und teilweise von einem Zweig oder etwas Ähnlichem verdeckt. An der Küste war irgendetwas. Ein grauer Streifen. Dann Bilder desselben grauen Streifens, diesmal aus geringerer Entfernung und aus anderen Blickwinkeln fotografiert. An einer Seite des Streifens waren Lukenklappen zu erkennen. Einige merkwürdige Glanzlichter waren darauf. Dann endlich begriff ich. Das waren die langen, schlanken Rohre von Festungsgeschützen. Lächerlich. Skandalös! Unmöglich! Aber es war geschehen. Ich saß in einer Polizeizelle, verhaftet wegen Spionage. Unbefugtes Betreten von militärischem Gelände, Fotografieren zwecks Gefährdung der Sicherheit der Republik Frankreich sowie Besitz von entsprechenden Fotografien. Gürtel und Schnürsenkel ausziehen, Taschen leer machen, alles hier auf dem Tisch. Die Strafe, falls es zu einem Schuldspruch kam, würde vielleicht 4 Jahre Gefängnis sein. 4 Jahre in einem französischen Gefängnis. Und dann Deportation. Ein Gefühl der Schwäche und der verzweifelten Angst überfiel mich. Wenn Frankreich mich auswies, gab es kein Land mehr, in das ich gehen konnte. Joseph Watassi, Sie ist doch sehr geehrter Herr Watassi, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Antrag auf Einreise without a passport? No, I'm sorry. Amtlich existieren Sie gar nicht, Joseph Watassi. Anständigerweise sollten Sie sich so schnell wie möglich umbringen. Und zwar so, dass keine Leiche übrig bleibt. Ich muss mich zusammenreißen. Noch bin ich nicht verurteilt. Noch bin ich in Frankreich und nicht deportiert. Denk nach, Joseph Watassi. Streng dich an. Nizza. Was war in Nizza? Am Montag hatte ich den neuen Film in die Kamera eingelegt und Aufnahmen auf dem Volksfest in Nizza gemacht. Dann war ich ins Hotel zurückgegangen und hatte die Kamera in meinen Koffer gesteckt. Während meines Aufenthaltes in Toulon war der Koffer in der Consigne auf dem Bahnhof gewesen. Konnte während der 2 Stunden, die ich in Toulon spazieren gegangen war, jemand den Koffer aufgebrochen, den Apparat gestohlen, die gefährlichen Aufnahmen gemacht und die Kamera wieder in den Koffer praktiziert haben? Quatsch. Nein. Unmöglich. Was war ich für ein Trottel? Die Aufnahmen von den Festungsanlagen waren die ersten 10 auf dem Film. Derjenige, der die Aufnahmen in Toulon gemacht hatte, hatte vorher einen neuen Film eingelegt. Aber wann? Es muss im Reserve passiert sein. Jemand hat zwischen 7 Uhr am Dienstagabend und 8:30 am Mittwochmorgen meine Kamera aus meinem Zimmer geholt, einen neuen Film eingelegt, ist nach Toulon gefahren, hat die Aufnahmen gemacht, ist ins Hotel zurück und hat die Kamera wieder in mein Zimmer gebracht. Setzen Sie sich, Watassi. Möchten Sie einen Teller Suppe und ein Stück Brot? Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Er plumpste in seiner ganzen majestätischen Breite auf meine Pritsche, während ich selbst mich auf den hölzernen Deckel des eisernen Bidets hockte. Zigarette? Er hielt mir ein zerknittertes Päckchen Gauloises hin. Die Sorge um mein Wohlergehen kam mir höchst verdächtig vor. Trotzdem nahm ich eine. Warum haben Sie zugegeben, dass Sie die Aufnahmen gemacht haben? Ist das noch ein offizielles Verhör? Nein, nein. Offiziell werden Sie vom zuständigen Juge d'Instruction verhört. Ich bin von der Sûreté Générale und dem Nachrichtendienst der Kriegsmarine zugeteilt. Sie können ganz offen mit mir sprechen. Mir war nicht ganz klar, wie er erwarten konnte, dass ein Spion mit einem Beamten des Geheimdienstes der Kriegsmarine offen spreche. Haben Sie die Aufnahmen gemacht? Alle, bis auf die ersten 10. So. Ich glaube, der Film ist ausgewechselt worden. Er zog die Augenbrauen hoch, wischte sich sorgfältig den Schweiß von der Oberlippe und hinter den Ohren ab, um anschließend mit dem nassen Taschentuch Zigarettenasche von seinem Bauch zu fegen. Der Kommissär und ich sind uns darüber einig, dass Sie dreierlei sein können. Erstens ein gerissener Spion. Zweitens ein sehr dummer Spion. Und drittens ein Unschuldiger. Der Kommissär hält Sie für das Zweite. Ich habe Sie von Anfang an für unschuldig gehalten. Sie haben sich einfach zu dämlich angestellt. Ein Schuldiger würde sich niemals so schwachsinnig benehmen. Danke. Kann sein, dass Sie unschuldig sind, Walter Sie, aber der Kommissär hat Sie verhaftet und ich kann nichts für Sie tun. Meine Nachtruhe wird es nicht stören, wenn Sie verurteilt werden und ins Gefängnis gesteckt werden. Davon bin ich überzeugt. Andererseits ist es sehr wichtig für mich, dass ich herausbekomme, wer die Aufnahmen wirklich gemacht hat. Schweigen. Er rechnete mit einer Äußerung von mir. Ich wartete. Wenn der wirkliche Verbrecher aufgespürt wird, dann können wir vielleicht etwas für Sie tun, Walter Sie. Etwas für mich tun. Unter der Voraussetzung, dass Sie zu unserer Zufriedenheit mit uns kooperieren, würden wir, da ja kein Konsul Ihre berechtigten Interessen vertritt, würden wir dafür sorgen, dass Sie anständig behandelt werden. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß, Monsieur. Bigger, Michel Bigger. Das ist unerträglich heiß hier. Feuchte Flecken bildeten sich auf seinem gestreiften Hemd. Ich glaube, Sie könnten uns vielleicht behilflich sein. Mühsam stemmte er sich von der Pritsche hoch und ging zur Zellentür. Ich sah die Uniform eines Beamten. Belgar nahm dem Beamten etwas aus der Hand. Kennen Sie die? Natürlich. Das ist meine Contax. Ich möchte wissen, ob Ihnen etwas daran auffällt. Ich prüfte den Verschluss, den Sucher und den Entfernungsmesser. Ich nahm das Objektiv heraus und machte den Apparat auf. Untersuchte ihn von hinten und von vorn, von innen und von außen. Schließlich steckte ich ihn wieder in die Ledertasche. Mir fällt nichts daran auf. Mit einem Seufzer griff er in seine Tasche und zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier heraus. Es ist Ihr Glück, dass die französische Justiz sich um Schwachsinnige genauso kümmert wie um Verbrecher. Durch diesen Schein ist Joseph Wadasi gegen den Verlust der Zeiss Icon Contax Nummer F-64523-2 versichert. Und jetzt sehen Sie sich die Nummer an dieser Kamera hier mal an. F-57343-8. Dann ist das gar nicht mein Apparat. Aber wieso waren meine Aufnahmen auf dem Negativ? Weil nicht der Film vertauscht wurde, Sie armer Irrer, sondern die Kamera. Sie haben mit diesem Apparat Ihre dämlichen Eidechsen fotografiert, als die Aufnahmen aus Toulon schon auf dem Film waren. Sie haben den Film dann rausgenommen und zum Drogisten gebracht. Der hat die 10 Aufnahmen gesehen, wie auch der dümmste merken muss, erkannt, um was es sich handelt, und hat sofort die Polizei verständigt. Wenn das so ist, dann möchte ich gerne wissen, mit welchem Recht Sie mich hier festhalten. Er wischte sich mit dem Taschentuch seine Glatze ab. Der Kommissär ist nicht gut, auf Sie zu sprechen. Weil der Versicherungsschein ihm seine Beweislage verpfuscht. Im Interesse der Gerechtigkeit hat er sich aber bereit erklärt, 3 der 4 Anklagepunkte zu streichen. Und welcher bleibt bestehen? Sie sind im Besitz von Fotografien gewesen, die die Sicherheit der Republik gefährden. Das ist ein schwerer Verstoß. Dieser Punkt bleibt bestehen, falls nicht Mittel und Wege gefunden werden, ihn ebenfalls zu streichen. Ich werde mich selbstverständlich beim Kommissär für Sie einsetzen, aber ich fürchte, wenn ich nicht einen triftigen Grund zu diesem eigentlich unzulässigen Schritt vorbringen kann, nimmt das Verfahren seinen Lauf und das heißt Deportation. Wenn ich mich nicht hilfsbereit zeige, wie Sie das nennen, wird man auf dieser lächerlichen Anklage bestehen? Er gab keine Antwort, zündete sich stattdessen seine 4. Zigarette an. Er blies den Rauch aus und starrte versonnen auf die kahle Wand, als wäre da ein Gemälde. Die Fotoapparate müssen aus Versehen vertauscht worden sein. Aber wo und wann? Im Reserve? Wo haben Sie gefrühstückt? Auf der Terrasse. Wann? 9:30. Ich habe die Contax auf einem der Stühle in der Diele gelassen und wollte sie hinterher auf dem Weg in den Garten wieder mitnehmen. Wann haben Sie die Eidechsen fotografiert? 9:30 bis etwa 12 Uhr. Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe den belichteten Film aus der Kamera genommen. 9:30 bis 9:30 lag der Apparat allein auf einem Stuhl in der Diele. Jetzt denken Sie mal genau nach, Walter Sie. lag der Apparat, als sie ihn wiederholten, genauso da, wie sie ihn hingelegt hatten? Ich dachte genau nach. Nein, sagte ich endlich. Ich hatte ihn mit dem Riemen der Ledertasche an einer Stuhllehne aufgehängt. Als ich ihn wiederholte, lag er auf der Sitzfläche eines anderen Stuhls. Ich dachte, ein Hotelangestellter hat ihn vielleicht dahingelegt, weil er dachte, so läge er sicherer. Sie haben nicht nachgesehen, aber noch dahin, wo Sie ihn hingehängt hatten? Wozu hätte ich nachsehen sollen? Dann wäre Ihnen vielleicht aufgefallen, dass an der Lehne noch ein Fotoapparat hing. Der Riemen Ihrer Kameratasche ist so lang, dass die Kamera selbst unter der Sitzhöhe des Stuhls gehangen haben muss. Na schön. Also demnach ist es so gewesen. Sie hängen Ihren Apparat an die Stuhllehne. Als Sie zurückkommen, sehen Sie einen Apparat von genau dem gleichen Typ auf der Sitzfläche eines anderen Stuhls. Sie denken, es ist Ihre Kamera und lassen Ihren Apparat an der Lehne des Stuhls hängen. Dann kommt der Besitzer der zweiten Kontax, dieser hier, und sieht, dass seine Kamera nicht mehr auf dem Stuhl liegt, blickt sich um und entdeckt Ihre. Tja, so wird's gewesen sein. Waren alle Hotelgäste auf der Terrasse beim Frühstück? Das weiß ich nicht. Aber an den Stühlen in der Diele muss jeder vorbei. Mein lieber Wadasi, wie Sie gewiss einsehen, kommt es natürlich nicht in Frage, dass wir das ganze Hotel samt Hotelpersonal verhaften und das Gepäck durchsuchen. Die Erkundigungen müssten von jemandem eingezogen werden, dessen Anwesenheit keinen Verdacht erregt. Sie denken an mich? Wadasi, derjenige, der Ihren Apparat hat, hat möglicherweise mittlerweile die Verwechslung bemerkt. Es besteht die Möglichkeit, dass er den Versuch unternimmt, seinen eigenen Apparat wieder zurückzubekommen. Darauf müssten Sie aufpassen. Sie machen diesen Vorschlag doch nicht etwa im Ernst. Glauben Sie mir, mein Freund, ich wäre froh, wenn ich noch eine andere Möglichkeit sehe. Sie machen mir keinen sehr intelligenten Eindruck. Aber ich bin in Haft. Sie werden auf Ehrenwort freigelassen. Köche, der weiß, dass wir in Ihrem Zimmer waren, sagen Sie, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Sie melden sich jeden Morgen telefonisch bei mir. Telefonieren Sie auf dem Postamt. Aber ich muss Samstag früh abfahren. Zurück nach Paris. Montagmorgen fängt der Schulbetrieb wieder an. Sie bleiben hier, bis man Ihnen die Erlaubnis zum Wegfahren gibt. Ich werde meine Stelle verlieren. Hören Sie mir genau zu, Wadasi. In seiner lächerlichen Stimme lag ein unangenehmer Ton. Sie bleiben im Hotel de la Réserve, bis man Ihnen sagt, Sie können gehen. Wenn Sie den Versuch machen, hier früher abzuhauen, werden Sie wieder in Haft marschieren. Und ich werde persönlich dafür sorgen, dass Sie mit dem Dampfer nach Dubrovnik deportiert werden und dass Ihre Akte der jugoslawischen Polizei übergeben wird. Merken Sie sich das. Je schneller wir dahinter kommen, wer diese Aufnahmen gemacht hat, desto eher können Sie fahren. Dann machen Sie mir keine Mätzchen, schreiben Sie keine Briefe. Tun Sie das, was ich Ihnen sage. Und Sie werden deportiert. Also, nehmen Sie sich in Acht. Verstanden? Ich verstand nur zu gut. Ich weiß noch, dass es für mich, als ich wieder in meinem Hotelzimmer war, nur eine einzige Frage auf der Welt gab. Geht am Sonntagnachmittag ein Zug von Toulon nach Paris? Und ich erinnere mich, dass ich schleunigst zu meinem Koffer lief und fieberhaft nach dem Fahrplan suchte. Le train Toulon-Paris entre en gare sur la voie 5. Sie mögen es seltsam finden, dass ich mich, während mir das schlimmste Unheil drohte, um so eine Belanglosigkeit wie den Zugverkehr nach Paris kümmerte. Aber in Zeiten höchster Bedrängnis verhalten sich Menschen eben oft seltsam. Auf einem sinkenden Schiff rennen die Passagiere in ihre Kabinen zurück, um völlig überflüssige Habseligkeiten zu retten, während das letzte Rettungsboot gerade von der Schiffswand ablegt. Und Menschen, den Tod vor Augen, können sich im Angesicht der Ewigkeit wegen unbezahlter Rechnungen Sorgen machen. Bonjour, Monsieur Wadassi. Merci, ça va bien? Was mir Sorgen machte, war der Gedanke, am Montagmorgen zu spät zu kommen. Ah, Monsieur Wadassi. Ich sehe das nicht gerne, wenn meine Lehrer zu spät kommen. Und die Schüler, die immerhin sehr viel Geld bezahlen, warten müssen. Meine Gedanken bewegten sich in einem Nebel. Béguin hatte gesagt, ich würde am Samstag auf keinen Fall abfahren können. Entsetzlich. Wenn mir in diesem Augenblick jemand gesagt hätte, ich könnte auch am Sonntag nicht fahren, so hätte ich nur ungläubig gelacht. Während ich daneben meinem offenen Koffer auf dem Fußboden saß, packte mich die Angst. Mein Herz klopfte und mein Atem wurde kurz und heftig. Ich schluckte ruckartig Speichel. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, ich könnte damit mein Herz beruhigen. Ich stand auf, ging zum Waschbecken und trank Wasser aus dem Zahnputzglas. Wohl über eine Stunde starrte ich auf Béguins Liste, las sie immer wieder. Die Namen wurden zu Hieroglyphen, zu sinnlosen Figurenformationen. Ich schloss die Augen, machte sie wieder auf und las von neuem. Monsieur Robert Duclos, Franzose, Nantes. Monsieur André Roux, Franzose, Paris. Mademoiselle Odette, Odette Martin, Paris. Franzose, Paris. Mr. Warren Skelton, Schweizer. Einer von denen, die hinter diesem Namen steckten, hatte meine Kamera. Einer von denen, die mir beim Frühstück freundlich zugelächelt hatten, war ein Spion. Hatte sich dafür bezahlen lassen, dass er oder sie heimlich in Militärgelände eindrang, Betonanlagen und Geschütze fotografierte, sodass eines Tages Kriegsschiffe draußen auf See zielsicher ihre Geschosse abfeuern könnten, um Betonanlagen zu zerstören und Männer zu töten. Und ich hatte 2 Tage Zeit herauszufinden, wer das war. Es war 7:15 und der kleine Strand lag jetzt vollständig im Schatten. Eine schwache Brise von der See begann, die Baumkronen zu wiegen. Doch es war immer noch sehr warm. Il y a deux partis seulement, les républicains et les démocrates. Auf den beiden Stühlen, die mir am nächsten standen, saßen ein junger Mann von etwa 23 Jahren und ein Mädchen von etwa 20. Sie waren braun gebrannt und hatten Badezeug an. Warren und Mary Skelton. Mais quelle est la différence entre les deux? Est-ce que les républicains sont des socialistes? No! Das zweite Paar war ganz anders. Beide waren in den mittleren Jahren und sehr dick. Walter Vogel hatte ein strahlendes Mondgesicht und einen Leib, der von weitem beinahe kugelrund wirkte. Dieser Eindruck war zum Teil auf die Hosen zurückzuführen, die er anhatte. Sie waren aus dunklem Stoff und hatten sehr kurze, enge Beine. Den Bund, der ohnehin sehr hoch gearbeitet war, zog ein sehr kräftiger Hosenträger über seinen runden Bauch fast bis zu den Achselhöhlen hinauf. Er hatte ein Tennishemd mit offenem Kragen und keine Jacke an. Er hätte aus einer Zeichnung im Simplicissimus herausspaziert sein können. Seine Frau Hulda, denn es handelte sich um das schweizerische Ehepaar, war etwas größer als ihr Mann und sehr unordentlich gekleidet. Sie lachte viel und auch wenn sie gerade nicht lachte, sah sie so aus, als würde sie jeden Augenblick wieder anfangen. Beide wirkten unkompliziert und ungeniert wie kleine Kinder. Mais non, monsieur. Ce sont du droit tous les deux. Mais les républicains sont plus au droit que les démocrates. Ça, c'est la différence. Ah, oui, je comprends. sagte Vogel. Er übersetzte den Sinn schnell ins Deutsche. Frau Vogel lächelte breit. Man hört, sagte ihr Mann mit gespitzten Lippen, dass die Gangster, er sprach es Gangster aus, bei den Wahlen den Ausschlag geben. Mary Skelton kicherte hilflos. Warren Skelton versuchte mit großer Sorgfalt, den Vogels zu erklären, dass 99% der amerikanischen Bevölkerung noch nie einen Gangster gesehen hätten. Il y a sans doute une quantité de quelques... Mary, what the hell the word for graft? Chantage. Do you speak French as well as English? Yes. Then do you mind telling Fatso Ian or Left that gangsters spell with a small g in America? And they are not represented in Congress. At least not openly. You might add too, while you're at it, that all our food doesn't come out of cans and that we don't all live in the Empire State Building. Certainly. My brother's not serious. I'm not, huh? He's an international menace. Someone ought to tell him. Ich übersetzte möglichst taktvoll ins Deutsche. Die Vogels schütteten sich aus vor Lachen. Zwischen 2 Lachkrämpfen erklärte Vogel, es sei unmöglich, Amerikaner nicht auf den Arm zu nehmen. Die Schweizer waren offenbar nicht ganz so naiv, wie sie aussahen. What are they, Germans? Swiss, I think. Die jungen Leute haben doch unseren Spaß nicht übel genommen, ne? Ich übersetzte. Hell no! Look, nous sommes très amusés. Sie sind sehr liebenswürdig. Ah, ja. Oh, tell him, will you? Ja, also, wir sehen uns dann beim Essen, ja? Ich tat es. Ein allgemeines Nicken und Lächeln. Vogel rappelte sich aus seinem Liegestuhl hoch, warf einen Blick auf seine gewaltige Taschenuhr und verkündete auf Französisch, es sei 7:30 Uhr. Mit einem »Wir sehen uns beim Essen« entschwanden beide die steinernen Stufen hinauf. Sind Sie schon lange hier? Im Hotel? Seit ungefähr einer Woche. Unsere Eltern kommen nächste Woche mit der Conte di Savoia an. Wir treffen uns in Marseille. Sie sind Dienstagabend angekommen? Ja. Wir frühstücken auf dem Zimmer. Gestern haben wir uns einen Wagen gemietet und sind ein bisschen rumgefahren. Ich bin froh, dass wir uns mit jemandem Englisch unterhalten können. Wir haben bis jetzt bloß den englischen Major und seine Frau gehabt. Er ist arrogant und sie sagt keinen Ton. Wenn man mit Warren redet, muss man unbedingt Ausdauer haben. Sie war weit davon entfernt, hübsch zu sein, aber äußerst attraktiv. Ihr Mund war zu breit, ihre Nase nicht ganz symmetrisch und ihr Gesicht, aus dem die Wangenbeine zu stark hervorsprangen, war im Übrigen flach. Aber aus den Bewegungen der Lippen sprachen Humor und Intelligenz. Der dichte, hellbraune Haarschopf, den die Lehne des Liegestuhls nach vorn drückte, schimmerte höchst interessant. Je mehr ich sie betrachtete, umso schöner wurde sie. Der Ärger mit den Franzosen ist, dass sie es so schrecklich übel nehmen, wenn man ihre Sprache nicht perfekt spricht. Mary Skelton stand auf und strich sich den Badeanzug glatt. Ich glaube, fürs Abendessen müssen wir uns wohl ein bisschen mehr anziehen. Wir packten unsere Sachen zusammen und marschierten in Richtung Treppe. Ich habe Ihren Namen nicht mitbekommen. Joseph Bordaschi. Ich heiße Skelton, Warren. Das ist meine Schwester Mary. Aber ich hörte kaum zu. Auf Walter Vogels Rücken hatte eine Kamera gehangen und ich versuchte die ganze Zeit, mich zu erinnern, wo ich so eine schon einmal gesehen hatte. Dann fiel es mir wieder ein. Vogels Kamera war eine Vogtländerbox. An den warmen Abenden wurde im Hotel de la Réserve auf der Terrasse serviert. Eine gestreifte Markise wurde ausgezogen und Tischlampen sorgten für die Beleuchtung. Ich hatte mir vorgenommen, an diesem Abend als Erster auf der Terrasse zu sein. Aber als ich herunterkam, saßen schon drei meiner Mitgäste an ihren Plätzen. Der eine, ein Mann an einem Einzeltisch, drehte mir den Rücken zu. Die kurzen angegrauten Haare waren ohne Scheitel zur Seite gebürstet. Er hatte ein weißes Hemd mit kurzen Ärmeln an und eine grobe Leinenhose, offensichtlich in Frankreich hergestellt. Ich setzte mich und wandte meine Aufmerksamkeit den beiden anderen zu. Sie saßen sich stocksteif an ihrem Tisch gegenüber. Er, ein Mann mit schmalem Kopf, graubraun meliertem Haar und kurzgeschnittenem Schnurrbart. Sie, eine teilnahmslose Frau mittleren Alters, mit kräftigem Knochenbau, blassem Teint und sauber frisiertem weißen Haar. Sie trug eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock. Er eine graue Flanellhose, ein braun gestreiftes Hemd mit Schlips in den Regimentsfarben und ein Tweed-Jackett. I do believe, my dear, that the waiters drink our wine. I mark this bottle most carefully at lunch. Die Frau zuckte ganz leicht die Achseln. Sie war nicht dieser Meinung. My dear, it's the principle of the thing that I look at. They ought to be pulled up about it. I should drop a hint to catch it. Ich sah, dass sie von neuem die Achseln zuckte und sich mit der Serviette den Mund abtupfte. Er stellte die Flasche Beaujolais wieder auf den Tisch und sie setzten das Essen schweigend fort. Ganz offensichtlich waren das Major Clendon Hartley mit Frau. Mittlerweile kamen die anderen Gäste auf die Terrasse. Das Ehepaar Vogel hatte einen Tisch neben der Balustrade. Neben ihnen saßen unverkennbar Franzosen. Der Mann sehr dunkel, froschäugig und unrasiert, war vielleicht 35. Die Frau, eine magersüchtige Blondine in einem Satin-Strandanzug und Ohrringen aus falschen Perlen in Weinbeerengröße, war wohl älter als er. Als er ihr den Stuhl hinrückte und dabei leicht ihren Arm berührte, erwiderte sie die Liebkosung, indem sie verstohlen seine Finger drückte. Ich sah, dass die beiden Schweizer sich vor unhörbarem Lachen über den Vorfall kaum zu halten wussten. Vogel zwinkerte mir über die Tische hinweg zu. Nun fehlte nur noch einer. Er erwies sich als ein älterer Mann mit weißem Bart und einem Kneifer, der an einem breiten schwarzen Band befestigt war. Als der Kellner meinen Suppenteller fortnahm, hielt ich ihn auf. Mit dem weißen Bart. Das ist Monsieur Duclos. Und der Herr mit der blonden Dame? Der Kellner lächelte diskret. Das ist Monsieur Roux mit Mademoiselle Martin. Aha. Wer ist denn dann Herr Schimmler? Herr Schimmler, Monsieur? Wir haben niemanden im Hotel, der so heißt. Wissen Sie das genau? Mais oui, Monsieur. Und wer ist der grauhaarige Herr dort hinten am letzten Tisch? Das ist Monsieur Heinberger, ein Schweizer Schriftsteller, ein Freund von Monsieur Köcher. Monsieur wünschen Fisch? Ich nickte und ereilte davon. Mit zitternder Hand zog ich Begins Liste aus der Tasche und schob sie verdeckt unter dem Tisch zwischen meine Serviette, blickte nach unten und las sie sorgfältig durch. Aber ich wusste sie schon auswendig. Der Name Heinberger stand nicht darauf. Voilà, le poisson, monsieur. Während ich meinen Fisch aß, ging meine Fantasie mit mir durch. Also, Monsieur Bigger, können Sie mir erklären, warum der Name Heinberger auf der Liste fehlt? Voilà, coq au bain à la réserve, monsieur. Wenn einer den Namen Heinberger hat, dann muss man ihn überprüfen, mein lieber Bigger. Nein, das war zu plump. Vielleicht wäre ein spöttisches Lächeln am besten. Ich probierte spöttisch zu lächeln und war gerade beim vierten Versuch, als... Stimmt mit dem Coq au vin etwas nicht, Monsieur? Bitte? Nein, nein, nein. Keineswegs. Es ist ausgezeichnet. Pardon, Monsieur. Ich wurde rot und aß weiter. Vielleicht war Paul Heinberger erst am Nachmittag eingetroffen, sodass die Polizei seine Personalien noch nicht vorliegen hatte. Aber wo war dann Emil Schimmler? Pardon, Monsieur. Der Kellner nahm meinen Teller weg und warf dabei einen missbilligenden Blick auf meine Hände. Ich hatte mit dem Teelöffel gespielt und ihn dabei zusammengebogen. Ich bog ihn schleunigst wieder gerade, stand auf und verließ die Terrasse. Ich hatte keinen Hunger mehr und ging durch das Haus in den Garten. Auf einer der unteren Terrassen oberhalb des Strandes war eine kleine Laube, in die sich normalerweise niemand verirrte. Die Sonne war untergegangen und es war dunkel. Frau Muskühl. Ja, stimmt wohl. Ich hatte wirklich nicht die geringste Lust, mich mit Major Herbert Clendon Hartley aus Buxton zu unterhalten. Hätte sie nicht für einen Engländer gehalten. Hörte, wie sie vor dem Essen mit diesem jungen Amerikaner sprachen. Sie sehen nicht englisch aus, wenn Sie mir das nicht übel nehmen. Ich bin Ungar. Tatsache. Ach, das ist ein Engländer. Ich bin 10 Jahre in England gewesen. Ach so. Deswegen. Krieg? Nein, nein, war ich noch zu jung. Na ja, freilich, ja. Alten Knacker können uns schwer auf den Gedanken einstellen, dass der Krieg heute schon graue Vorzeit ist. Ich bin selbst von 14 bis 18 die ganze Zeit dabei gewesen. Im letzten Jahr noch meine Brigade gekriegt, Woche drauf erwischt, Pech. Wieder eins runtergerutscht, Commander, Stellvertreter, als untauglich entlassen. Mit euch drüben nie was zu tun gehabt. Österreicher sollen verdammt gute Soldaten sein. Was halten Sie von unserem verehrten Geschäftsführer? Köche. Ach, so wird es ausgesprochen. Köche. Scheint ein tüchtiger Mann zu sein. Lässt diesen Burschen vom Kellner machen, was ihnen passt. Klauen einem den Wein. Hab sie dabei erwischt. Köche, müsste mal etwas Zug in die Reihen bringen. Ich will Ihnen mal was Komisches von dem erzählen. Neulich sind meine beste Hälfte und ich in Toulon einkaufen gewesen. Wir sitzen in einem Café, hatten gerade ein Aperitivo bestellt. Da kommt Kötscher angesaust, so schnell wie noch nie. Er sieht uns nicht, rennt über die Straße und schlägt sich in eine Seitenstraße uns gegenüber. Geht dort 2, 3 Häuser weit, guckt sich kurz um, ob ihn jemand sieht und verschwindet an der Tür. Hab die Tür im Auge behalten, aber er ist nicht wieder rausgekommen. Wie wir zur Bushaltestelle kommen, da sitzt der quietschvergnügt im Bus nach St. Gatien. Eigenartig. Wir also rein in den Bus und sagen ihm, wir hätten ihn in der Stadt gesehen. Der Kerl hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Ich tat erstaunt. Tatsache. Nicht mit der Wimper gezuckt. War verdammt peinlich. Wie meinen Sie das? Was das für ein Haus ist, war doch wohl klar. Der Kerl hat es nicht abgestritten. Gegenteil. Eiskalt, erzählt er uns, er hätte für seine Frau nicht mehr viel übrig. Und da drin hätte er eine Brünette, die wäre ihm viel lieber. Und als er uns dann noch ausführlich von ihren Reizen erzählt, habe ich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen. Meine bessere Hälfte hat's mit der Religion. Er musste ihm einen ziemlich deutlichen Wink mit dem Zaumpfahl geben. Der Major blickte zu den Sternen empor. Meine Frauen sind in manchen Dingen ein bisschen empfindlich. Ja, das stimmt wohl. Komische Wesen, Frauen. Sie als Ungar wissen vermutlich mehr von Frauen als ein alter Haudegen wie ich. Übrigens, Clandon Hartley. Ich heiße Vardashi. Ah, Mr. Vachi. Ja. Ich muss jetzt allmählich reingehen. Nachtluft ist angeblich nicht gut für mich. Spiele abends sonst immer russisches Billard mit diesem alten Franzosen, dem Duclos. Hat eine Obstkonservenfabrik in Nantes. Mit meinem Französisch ist es nicht weit her, vielleicht nur Geschäftsführer. Das ist ein netter alter Knabe. Gibt sie immer ein paar Punkte extra, wenn er denkt, man sieht nicht hin. Na, Schlafenszeit für mich. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Er ging. Ich hatte schon einmal ein solches Husten gehört. Von einem Mann, der bei Verdun Gas abgekriegt hatte. Ich drückte meine Zigarette aus und sah auf die Uhr. Es war 22:30. Langsam ging ich die Terrasse entlang und die Treppe hinauf. Die Diele lag im Dunkeln. Nur durch die gläserne Zwischenwand von Köchis Büro fiel ein Lichtschein. Ich will's morgen noch. Die Tür stand offen. Aber ich fürchte, das ist zwecklos. Das war Köche. Ganz unverkennbar mit seinem Schweizer Dialekt. Du musst es mir zuliebe weiter versuchen. Ich muss wissen, was passiert ist. Ich muss wissen, was sie zu tun haben. Du kannst gar nichts tun, Emil. Du kannst nur warten. Schemmle. Ich habe schon zu lange gewartet. Emil Schemmle. Also gut, Emil, ich versuch's nochmal. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich drückte mich schnell in den Schatten der Wand. Der Mann blieb einen Augenblick unter der Tür stehen. Ich erkannte ihn wieder. Es war der Mann, den der Kellner als Monsieur Heinberger bezeichnet hatte. Er ging schnell den Weg zur Terrasse hinunter. Aber in dem kurzen Augenblick, in dem das Licht auf sein Gesicht fiel, hatte ich einen schmalen, festen Mund, ein kräftiges Kinn, hohle Wangen und eine klare, feste, breite Stirn gesehen. Doch diese Dinge waren nebensächlich. Ich hatte kaum darauf geachtet, denn ich hatte etwas anderes gesehen. Etwas, das ich nicht gesehen hatte, seit ich Ungarn verließ. Die Augen eines Menschen, dem keine andere Hoffnung geblieben war als der Tod. Hallo? War das Sie? Ja. Haben Sie was zu berichten? Ja. Rufen Sie Tonovi 9955 an und verlangen Sie Monsieur Bengin. In Ordnung. Tonovi 99 sein Konzert. Attendez, Monsieur. Die Nennung der Nummer hatte eine sonderbare Wirkung. Die Stimme des Fräuleins vom Amt ging von einem schleppenden südlichen Tonfall zu einem dienstlichen Staccato über. Innerhalb von 5 Sekunden war ich verbunden. Wer hat Ihnen die Nummer gegeben? Der Kommissär. Haben Sie die Information über noch die Fotoapparate? Nicht. Warum belästigen Sie mich dann? Ich habe etwas entdeckt. Ja? Emil Schimmler nennt sich Paul Heinberger. Ich habe ein Gespräch zwischen ihm und Köche mit angehört. Klang verdächtig. Für mich besteht kein Zweifel, dass Schimmler der Spion ist und Köche sein Helfershelfer. Köche macht auch Besuche in einem Haus in Toulon. Behauptet, er hätte dort ein Mädchen, aber das ist möglicherweise gelogen. Schon während ich sprach, merkte ich, wie mein Selbstvertrauen versickerte wie Wasser aus einem Sieb. Wie dumm sich das alles anhörte. Hören Sie mal, Vater, Sie. Sie haben Anweisungen bekommen. Klar und eindeutig. Sie sollen feststellen, welche von den Gästen Fotoapparate haben. Niemand hat Ihnen gesagt, Sie sollen Detektiv spielen. Warum Sie Ihren Auftrag nicht ausgeführt? Wollen Sie wieder in Ihre Zelle zurück? Kommen Sie mir nicht wieder mit diesem Unsinn. Gehen Sie sofort ins Hotel zurück und besorgen sich die Informationen, die ich verlangt habe. Und dann rufen Sie mich an. Und aus allem anderen halten Sie sich raus. Verstanden? Das Merkmal aller guten Pläne ist Ihre Einfachheit, sagte ich mir, als ich mein Mittagessen kaute. Und mein Plan war sehr einfach. Einer von den 12 hatte meine Kamera und ich hatte seine oder ihre. Beguin hatte gesagt, dass der oder diejenige dringend daran interessiert war, den Film zurückzubekommen. Vielleicht nahm er oder sie an, der Film wäre noch in der Kamera. Wenn sich also die Gelegenheit ergab, die Kamera wieder auszutauschen, würde er oder sie zupacken. Ich beendete mein Mittagessen, holte die Kontakte aus meinem Koffer und ging in das Schreibzimmer neben der Diele. Im Schreibzimmer hing ein kleiner, goldgerahmter Spiegel. Wenn ich einen der großen Sessel in dem Zimmer verrückte, konnte ich mit dem Rücken zur Tür sitzen und in dem Spiegel einen Stuhl in der Diele sehen. Auf diesen Stuhl legte ich die Kontakte. Sekunden später setzte ich mich atemlos in den großen Sessel und wartete. Zuerst kamen die Vogels. Dann die Klo, der im Vorbeigehen einen Krümel aus seinem Bart entfernte. Zeigst du mir deine schönen Zähne? Es folgten Roux und Odette Martin. Dann Major Clendon Hartley und seine Frau und die Amerikaner. Schimmler kam als letzter durch. Wenn ein Austausch vorgenommen werden sollte, musste zuerst meine Kamera herbeigeholt werden. Ich starrte auf den Spiegel. Von der Anstrengung begannen meine Augen zu tränen. Ich sah scharf in den Spiegel. Es war nichts zu sehen. Da! Ich sprang aus dem Sessel und sauste auf die Tür zu. Die Tür flog zu und der Schlüssel drehte sich im Schloss. Das Fenster. Ich sprang aus dem Fenster, landete zwischen Blumenbeeten und abgestellten Gartengeräten. So schnell ich konnte, rannte ich um das Haus herum die steinerne Treppe zur Terrasse hoch durch die Tür in die Diele. Meine Falle hatte funktioniert. Ich selber war ihr Opfer. Der Stuhl, auf den ich die Kamera gelegt hatte, war leer. Ich hatte das einzige Beweisstück eingebüßt, das meine Unschuld bezeugte. Sie hörten Nachruf auf einen Spion von Eric Ambler. Hörspiel in drei Teilen von Walter Adler. Teil 1, der Staatenlose. Es sprachen Josef Wodoschi, Christoph Eichhorn, Kommissär Walter Renneisen, Michel Begin, Lambert Hamel, Warren Skelton, Matthias Hase, Mary Skelton, Verena von Beer, Walter Vogel, Siegfried Kernen, Herbert Clanton Hartley, Hans-Peter Hallwachs, Emil Schimmler, Gottfried John, Albert Köche, Jörg Löw. Sowie Evelyn Matsura, Eva Garg, Alf Marholm, Wolfgang Rüther, Volker Niederfahrenhorst, Theodor Michael und andere. Ton und Technik Theresia Singer und Elke Tratnik. Regieassistenz Petra Feldhoff. Regie Walter Adler.